Zeitbombe, haben die Deadline gesetzt. Und schütz dich keine Fireball, wir surfen jetzt schon durch dein Netz. Wir haben einen fetten Plan, uns ist jedes Mittel recht. Die Betriebssysteme runterfahren, jetzt verfolgt dich das Pech. Aber hey, das ist doch Top Secret. Spionieren, simulieren. Serverziele anvisieren. Wir sind die Cracks für Netzverbrechen. Die Kings des Datenschleim. Unser Ziel heißt Inputs löschen. Undercover und geheim. Viren infizieren. Wir sind der Feind aus dem Hinterhalt. Der Systemcrash ist schon programmiert. Du siehst uns nicht, wir sind gut getarnt. Checkst es erst, wenn dein PC kollabiert. Wir werden die Attacke fahren, unsere Ziele nicht verfehlen. Wir werden eure Daten killen und eure Computer quälen. Wir sind die Cracks für Netzverbrechen. Die Kings des Datenschleim. Unser Ziel heißt Inputs löschen. Undercover und gemein. Wir sind die Cracks für Netzverbrechen. Die Kings des Cybercrime. Unser Ziel heißt alles löschen. Blitzgeschwind und top geheim. Spionieren, simulieren. Festplatte jetzt wirklich formatieren?